WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Die Wochen übrigens jetzt bis Weihnachten sind alle etwas kürzer. Die Freitage fallen aus. An den Freitagen gibt es keine Sendung. Das sage ich euch jetzt schon mal nicht, dass ihr freitags reinzappt und denkt, wo ist er denn, New? Was ist los? Das hat sendetechnische Gründe, was immer das auch im Einzelnen heißen mag. Das erkläre ich dann vielleicht mal im Laufe der Wochen. Allerdings dann ab Januar ist wieder alles ganz normal. Also nichts Besonderes. Ja, Freitagnacht, wie immer Montag. Und ich freue mich, wenn ihr anruft. Zu welchem Thema auch immer, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Ina und Ina ist 23. Guten Morgen, Ina. Ja, hallo. Hallo, Ina. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Ex-Freund. Und zwar, mit dem ich 7 Jahre zusammen war. Lange Zeit. Ja. Und seit wann jetzt getrennt? Jetzt 2 Jahre sind wir getrennt, aber der läuft mir ständig über den Weg. Inwiefern ist er heute noch ein Thema, das du deshalb bei mir anrufst? Ich sag mal so, es gibt halt Tage, wo ich nicht an ihn denke, aber es gibt auch Tage, wo ich ständig an ihn denke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin sogar kurz davor gewesen, ihm zu schreiben, mich bei ihm zu melden. Aha, also die Sache ist für dich keineswegs verarbeitet und abgeschlossen? Ja, nach 2 Jahren immer noch nicht. Also ich verstehe das nicht. Wer hat sich denn von wem vor 2 Jahren getrennt? Ich habe mich von ihm getrennt. Und warum? Weil er auf einem guten Weg war, mich zu betrügen. Und das habe ich in dem rausgefunden, dass ich eine Freundin auf ihn angesetzt habe, sozusagen. Er war auf dem guten Weg. Das heißt, er hat es noch nicht getan. Nein, ich habe es alles auffliegen lassen. Dann habe ich mir gedacht, bevor der das wirklich macht und ich das miterlebe, lasse ich ihn lieber los. Ja, Moment mal, du hast eine Freundin auf ihn angesetzt. Mit welcher Aufgabe? Und zwar, er wusste nicht, dass ich mit ihr befreundet bin, hat ständig irgendwelche Mädchen in Facebook gehabt und dann habe ich ihn immer gefragt, ist so, hast du die eingeladen oder haben die dich eingeladen? Wie ist das denn jetzt? Mhm. Der so, nein, die laden mich alle ein. Und dann habe ich zufällig sie gesehen, dann habe ich sie angeschrieben, ich so, hör mal, wie war das denn jetzt? Und sie meinte, er hat mich eingeladen. Mhm. Dann habe ich ihr gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun, ihn versuchen, ein bisschen rumzukriegen. Mhm. Genau, und ja. Das hat ja auch eigentlich relativ sehr gut geklappt. Wie weit ging denn das Heißmachen? Bis die kurz davor waren, sich zu treffen. Wie haben die geschattet? Weißt du das? Der hat ständig ihr Komplimente gemacht und er hat zu ihr gesagt, er hat eine Ex-Freundin, obwohl wir noch zusammen waren. Oh, das ist natürlich ein schlimmer Verrat. Ja. Das ist ein schlimmer Verrat. Und ging es auch sexuell schon ein bisschen zur Sache in den... Nein. Bei sowas weiß ich ganz genau, er wird das nicht durchs Internet machen oder so, weil der ist auch da... zurückhaltend. Ich war selber schockiert, weil ich ihn so nicht kenne mit den ganzen Kompliments bei Fremden. Ich dachte immer, ich wäre die Einzige, ne? Blöd. Dann hast du es auffliegen lassen, hast ihm das alles gesagt, dass du Bescheid weißt. Ja, ich habe ihn angerufen, ich habe ihm gesagt, sag mir die Wahrheit. Und er hat mir 1,5 Stunden lang am Telefon halt vorgegaukelt, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja eine Verrückte und ich würde alles... Und dann hast du... Dann hast du die Karten auf den Tisch gelegt und hast gesagt, hier, schwarz auf weiß, so war's. Wie hat er denn dann reagiert, als er wusste, du weißt es alles? Der war schockiert. Also der hat sich erstmal bestimmt 3 Stunden lang nicht gemeldet, weil ich habe aufgelegt und habe ihm alles geschickt. Er hat nichts dazu gesagt und irgendwann meinte er, ja, das ist ja gar nicht so, wie ich das denke. Und das Problem war, was mir am meisten wehgetan hat, ist, dass der in dem Moment mich irgendwie hintergangen hat und mir in demselben Moment, wo er ihr geschrieben hat, ich wäre keine Ahnung was, mir geschrieben hat, dass er mich liebt. Verstehe. Selbe so, Moment. Dann hast du Schluss gemacht, bald darauf. Genau. Wie hat er denn da wiederum darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will nicht mehr? Der hat natürlich weitergeschrieben. Der hat auch gesagt, dass er mich verstehen würde, aber dass ich schuld daran wäre, dass er so reagiert hat, weil ich ihm irgendwie wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat oder er hat sich gefühlt wie die Schöne und das Biest. Also er ist die Schöne und du bist das Biest. Nee, umgekehrt, genau. Ja. Ja, und dann habe ich, die Logik habe ich erst recht nicht verstanden, weil ich meinte, wenn ich das Biest wäre und die Schöne würde mir so viel Aufmerksamkeit schenken, dann wäre ich doch froh. Ja. Ist er so alt wie du? Ja. Also war das ja eine ganz junge Liebe, die euch damals zusammengebracht hat. Da wart ihr wart ja ganz jung, so meine ich das. So, aber nun sind 2 Jahre rum. Hast du denn den Eindruck, dass er sich damit arrangiert hat? Das Problem war, wir haben uns vor ungefähr 8 Monaten getroffen gehabt. Und wir hatten auch Kontakt 2-mal. Ich war 2-mal bei ihm. Dann haben wir auch beim 2. Mal geküsst gehabt. Und was habt ihr gehabt? Der hat mich geküsst. Und dann hat er mich gefragt, ob ich wiederkommen würde und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Daraufhin hatte ich irgendwie so eine radikale Reaktion, Kurzschlussreaktion. Ich habe ihn geblockt. Ich weiß auch nicht wieso. Und 2 Monate später war ich mit jemand anders zusammen, also der erste Freund nach ihm sozusagen. Bist du mit dem immer noch zusammen jetzt? Nein. Hat er denn im Moment eine Freundin? Soweit ich weiß, nein. Nein. Also ist das so ein bisschen hin und her und hin bei euch beiden? Ja, so ganz klar ist die Sache noch nicht. Irgendwie schon, aber das Problem ist ja am Ende einer Beziehung sagt man ja immer irgendwie, ja, entweder ich habe keine Gefühle mehr oder es klappt nicht mehr oder es wird nichts mehr oder ich hasse dich, aber sowas gab es ja nicht. Wir haben totalen Respekt voreinander und wir mögen uns ja eigentlich, aber... Ja, Moment, ihr mögt euch, liebst du ihn denn noch? Irgendwie ja und irgendwie auch nicht. Das ist so krass. Vielleicht ist es diese... Würdest du gerne mit ihm nochmal schlafen? Nein. Das ist ja das Krass. Ich hatte die Möglichkeit dazu und habe Nein gesagt. Aber dennoch hast du ihn irgendwie immer noch im Kopf. Ja. Und kriegst ihn nicht aus dem Kopf raus. Wie war das denn, als du zwischenzeitlich da mal mit jemand anderem zusammen warst? Wie lange übrigens? 6 Monate. Wie war das denn während dieser 6 Monate? Ich konnte diese Person nicht an mich heranlassen, gefühlsmäßig nicht und körperlich nicht. Ich mache einen Vorschlag, Ina. Ja. Manchmal sind in der Tat so Sachen, wenn man sich getrennt hat, nicht klar, ob man wirklich getrennt ist. Und das Herz ist auch noch nicht klar. Da muss man eigentlich Klarheit schaffen. Die Klarheit ist jetzt in den 2 Jahren nicht entstanden. Wie wäre es denn, wenn du nochmal auf ihn zugehen würdest und einfach mal den Vorschlag machst, lass uns doch mal ab und zu treffen. Wir müssen ja nicht gleich zusammen sein, sondern dass wir uns einfach ein bisschen austauschen. Mit dem Hintergedanken, meine Idee ist, dass durch den näheren Kontakt du zu mehr Klarheit findest. Er vielleicht auch. So ist das alles irgendwie in der Fantasie und dann sieht man sich mal und dann gehen wieder Erinnerungen los und so weiter. Aber wenn man dann etwas miteinander zu tun hat, kommt mehr Realität in die ganze Sache rein. Vielleicht wisst ihr dann nach einem halben Jahr, es geht wirklich nicht. Das Problem ist ja auch, also ich habe mit ihm viel durchgemacht und so menschlich wie der ist und so, der war halt für mich mein, sozusagen mein bester Freund, mein Freund, mein Bruder, alles so. Und ich kann, der wird mir nie egal sein und das regt mich auf, weil ich bin so ein Mensch, wenn ein jemand mir wehgetan hat, ich kann auch schnell abschließen. Und bei ihm geht das irgendwie nicht. Ich habe ja den Eindruck, dass es bei ihm umgekehrt genauso ist, ne? Das sehe ich in seinen Augen. Mhm. Ich kenne ihn einfach in- und auswendig. Ich glaube, er mich auch. Und er weiß ganz genau, wenn der jetzt vor mir stehen würde, ich könnte ihm nichts Böses sagen. Genauso auch umgekehrt. Ina, ich schlage vor, dass ihr nochmal, wie auch immer, euch annähert. Ja. Meine Freundinnen sagen, ich soll das nicht machen. Die sagen, du sollst es nicht machen, oder was? Ja, ich habe letztens gesagt, ich war kurz davor, zu schreiben, nein, mach das bloß nicht und es ist nur dumm. Und ich sage es ja auch für dich mit dem Hintergedanken, dass durch einen neuen Kontakt, wie ich es gerade schon sagte, einfach für euch beide mehr Substanz rauskommt, was nun los ist mit euch beiden. Manchmal muss man sich nochmal auseinandersetzen, bevor es dann wirklich klar ist, dass es nicht geht. Ja, das stimmt. Zu verlieren hast du ja nichts. Du hast es ja sowieso ständig im Kopf. Versuch's mal. Ich habe auch Angst, dass es jetzt auch danach noch weitere 7 Jahre geben wird, weil genau. Die Beziehung war genau so, genau, wie soll ich das sagen, wir hatten auch in der Beziehung immer das Hin und Her, wir konnten nicht mit und konnten auch nicht ohne. Mhm. So, damit das jetzt wirklich nicht so weitergeht und noch weitergeht und noch weitergeht. Ja. Nochmal einen neuen Anlauf. Reden, auseinandersetzen, ein bisschen versuchen, okay? Okay, danke schön. Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Danke. Liebe Ina, tschüss. Ciao. Tschüss, schönen Abend noch. Ihr Lieben, ich möchte mich jetzt mal eben kurz bei den Fans bedanken, die gestern in Berlin waren. Das war für mich ein ganz spektakulärer Abend. Und ich fühle mich wirklich ausgesprochen geehrt, dass so viele Leute kommen aus Berlin, aus Rostock, aus Frankfurt, aus Kärnten, aus Zürich und sogar jemand ist aus Genf extra nach Berlin gekommen, um dabei zu sein. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr kommt und an so einer Veranstaltung dann teilnehmt. Das finde ich ganz toll. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja noch eine Veranstaltung dieser Art. Das ist dann die letzte, nochmal in Essen am 6. Dezember. Und da sage ich euch dann aber auch nochmal ein paar Infos zu. Also ich fand es ganz toll gestern, toller Abend in Berlin und vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr so ein tolles Publikum wart. Vielen Dank. Hier ist Felix. Felix ist 21. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Domian. Hallo, Felix. Hallo. Hallo. Warte mal, darf ich dich überhaupt duzen? Ja, na klar. Ich duze dich ja auch ganz. Okay, super. Ja, guten Abend, Jürgen. Oder ja. Guten Morgen. Ja. Ich weiß nicht, hast du schon erfahren, so worum es im Groben und Ganzen geht? Was du mir sagen willst? Ja. Nein, gar nichts. Ich weiß das ja Ach nie so, vorher. Ach so, okay. Okay, pass auf. Also ich bin Abendschüler in einem Abendgymnasium, mache mein Abitur nach. Und wir hatten heute im Englischunterricht, hat unsere Lehrerin uns darauf angesprochen, so ob wir das halt mit den Anschlägen in Paris mitgekriegt haben. Mhm. Und ja, wir natürlich alle ja und konnte man ja auch nicht übersehen. Mhm. Und dann wollte sie erstmal so im Großen und Ganzen wissen, was wir überhaupt davon halten und wie wir das aufgenommen haben. Ja. So, und dann im Anschluss wollte sie eine freie Diskussion starten oder hat sie gestartet und wollte wissen, was man gegen diesen Terror machen kann, was für Maßnahmen es da gibt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, diese Diskussion ist wirklich in meinen Augen, sie ist nicht gut verlaufen, sie ist aus dem Ufer gelaufen, würde ich sagen. Warum? Was Weil, ist passiert? Meine Mitschüler sind wirklich hatten radikale Gedankengänge. Also wirklich, es ging ihnen halt so weit zu sagen, ja, die Werte des Islam oder der islamische Staat mit uns oder vertritt, die sind mit Deutschland nicht zu vereinbaren und wir sollten den Islam von Deutschland trennen. Also das ist kein Teil von uns. Mhm. So, und dann ging es auch so weit, dass man müsste. Entschuldigung, da hätte doch schon die Lehrerin eingreifen müssen, dass die Werte des Islamischen Staates, also IS, andere Werte sind als die von den übrigen friedliebenden Moslems. Genau, das habe ich halt auch gesagt. Aber sie hat, sie ist wirklich gar nicht eingeschritten. Sie hat uns, sie hat das alles nur aufgenommen und wollte halt uns diskutieren lassen. Mhm. Und ich habe dann auch daran appelliert und habe gesagt, ja, aber das ist doch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der so denkt. Und wir müssen die große Masse dürfen wir doch dabei nicht vergessen. Mhm. Und dann meinten die in der Klasse halt, ja, aber trotzdem gerade dieser kleine Teil, der ist halt auch so radikal und diese Extremisten, die müssten um jeden Preis gestoppt werden. Es ging auch darum, dass die Bundeswehr gerade sich mehr einsetzen sollte und gut, aber dass sie mit möglichst vielen Mitteln oder vielleicht mit allen Mitteln gestoppt werden sollten, doch wahrscheinlich du auch, oder? Weil ja nur Unglück angerichtet wird von denen. Genau. Aber ich sehe das halt, da stimme ich auch absolut mit überein, aber ich weiß nicht, ob dieser radikale Weg, also es muss doch irgendwie ein anderes Mittel geben. Also wir können so viel, wir hatten schon mal so viel Radikalität und wir haben blind irgendwie drauf losgehandelt und irgendwo geht die Menschlichkeit dabei verloren, finde ich. Ja, wobei die scheren sich auch nicht um die Menschlichkeit, was die machen. Das stimmt, ja, das ist wahr. Bist du denn der Einzige gewesen, der so eine eher differenzierte Meinung hatte in der Klasse? Nee, mein Kumpel, der ist auch bei mir, also ich bin mit meinem Kumpel gerade und der sieht das allerdings genauso. Also wir sind halt auch am Überlegen und haben auch danach noch diskutiert und wir haben uns eigentlich gesagt, Mensch, das kann doch einfach, wir finden das unbegreiflich, dass in dieser Zeit überhaupt noch so etwas wieder entstehen kann. Mhm. Ich finde auch schon erschreckend, was du da erzählst, dass das Gros der Klasse, ausgenommen zwei Leute, nämlich du und dein Freund, dass die so eine radikale Gegenmeinung haben. Ja. Man kann ja verstehen, dass man emotional gerade geladen ist. Genau. Aber dass man das gleich, und genau das darf ja nicht passieren, dass man das über alle Moslems stülpt, was dieser seltsame IS will. Ja, genau das ist halt auch der Punkt, woran ich appelliert habe, aber da ist wirklich eine gewisse Blindheit wieder entstanden, die mir dann doch schon Sorge bereitet. Habt ihr denn in der Klasse auch einen Moslem? Nee. Nee, schade, was der gesagt hat. Ja, genau, das fand ich auch wirklich schade. Ich hätte das sehr gefreut, wenn da jemand dabei gewesen wäre. Aber irgendwie haben doch alle mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Moslems im Freundeskreis. Ja. Irgendwie schon. Und die Leute, die so eine radikale Meinung haben und sagen, dass der ganze Islam weggedrückt werden sollte, denken die auch so über ihre Freunde? Oh, das ist eine richtig gute Frage. Also ich muss auch sagen, ich kenne diese Klasse halt auch nicht so gut. Man muss dazu sagen, das ist halt Erwachsenenbildung und wir haben wirklich immer nur am Abend was miteinander zu tun und in der Freizeit. Ja, bis auf meinen Kumpel jetzt, den ich da auch kennengelernt habe, habe ich eigentlich auch freizeitmäßig nichts mit ihnen zu tun. Ja. Nun haben ja die Franzosen heftige Bombardements geflogen und haben strategische Ziele des IS angegriffen, auch als Vergeltungsmaßnahme. Was sagst du dazu? Ja, man kann das halt schon verstehen. Also ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man diesen Terror da irgendwie stoppen muss. Und es bringt ja nichts, da jetzt sich hinzustellen und denen zu erklären, Leute, das ist nicht aufgeklärt, was ihr da macht. Das ist kein aufgeklärtes Weltbild und das ist gerade nicht der richtige Weg. Das würden die ja sowieso nicht verstehen. Na, die wollen ja gar kein aufgeklärtes Weltbild. Ja, die finden gerade das aufgeklärte Weltbild des Teufels. Ja, richtig. Und wie finde ich das? Ich finde, es ist schwer. Also ich denke mir immer so, bei so einer Bombardierung, da geht doch bestimmt auch Zivilbevölkerung, stirbt auch Zivilbevölkerung. Und das trifft vielleicht auch einen Falschen. Und das ist ansonsten, wenn es halt die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die richtigen trifft, da habe ich nichts dagegen. Und ich würde nichts anderes begrüßen, als dass das lieber heute noch endet, als in einem Jahr oder sonst was. Viele sagen ja, viele Sicherheitsexperten, dass das erst der Anfang war. Hast du das konkret, ich weiß nicht, in welcher Stadt du lebst, ob lebst du in der Gurse? Ich lebe in der Nähe von Braunschweig. Okay. Hast du so in deinem normalen, gut, das kann ja überall passieren, das kann auf jedem Bahnhof passieren, bei jedem Fußballspiel oder weiß ich was, hast du Angst? Ja. Hast du mehr Angst heute? Nee, eigentlich nicht. Also ich fühle mich in meiner Umgebung schon sehr sicher, muss ich sagen. Mhm. Was mir nur ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, also mein Kumpel und ich, wir haben uns halt zusammengesetzt und wir haben so ein paar Dokus auch geguckt und haben halt herausgefunden, dass auch gerade aus Wolfsburg sind ja auch 20 IS-Kämpfer oder ich sag mal Männer zum IS übergewandert und zwei sind zurückgekehrt und da haben wir uns ein Interview angeguckt und es wurde halt gefragt, was hat dich überhaupt bewegt, dahin zu gehen? Und er hat dann geantwortet, ja, man hat mir da ein teures Auto und vier Frauen versprochen, aber da sage ich mir, das kann es doch nicht sein, Leute. Also der war 26, der Mann. Mhm. Und wie wenig Selbstwertgefühl muss ich haben, dass ich auf ein teures Auto abfahre und vier Frauen, um dann dafür in den Krieg zu ziehen? Also hat er das denn überhaupt bekommen? Nee, hat er nicht. Er wurde da, so kann ich es nur aus dem Interview wiedergeben, er wurde dort als Selbstmordattentäter ausgebildet, hat es irgendwie geschafft, dort wieder zu fliehen und ist zurückgekommen nach Deutschland und hat sich halt der Polizei gestellt. Achso, und ist jetzt aber wahrscheinlich eine hochgefährdete Person, weil er ein Aussteiger ist und seines Lebens nicht sicher ist. Ja, ich denke mal schon. Also er hatte halt in dem Interview gesagt, ne, Gefängnis wäre ihm tausendmal lieber als dort in Syrien zu leben. Aber ich meine, ein 26-jähriger Mann, da kann man doch nicht mehr die Augen verschließen. Da informiere ich mich doch vorher, wen ich mich da anschließe. Aber Felix, das Schlimme ist, dass die meisten jungen Männer, die da hingehen, sind extrem junge Männer. Ja. Und die eben ein ganz anderes Weltbild haben als wir. Und genau das, was wir als gut erachten, das sehen die als schlecht und das ist halt das Dilemma. Ja, na klar. Ich danke. Aber, aber Julian, ich meine, wie kann ich denn für vier Frauen, ich meine, was soll das? Ne? Das ist für mich unverständlich. Ja, das ist für uns nicht nachvollziehbar. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Meinungsäußerung, Felix, und dass du auch so differenziert an die Sache rangehst und diskutiere weiter so differenziert. Denn das muss man auch dagegen halten. Trotz aller Emotionen darf das jetzt nicht so in so ein Gegenteil überspringen. Das stimmt. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. Elisa, 32. Guten Morgen, Elisa. Ja, guten Morgen, Domian. Elisa, um was geht's bei dir? Ich möchte auf die katastrophale Versorgung von Flüchtlingen in Teilen von Deutschland aufmerksam machen. Inwiefern weißt du, dass das katastrophal ist? Ich bin ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig. Ah, was machst du genau? Ich habe bis zu meinem Hausverbot ehrenamtlich in einer Kleiderkammer ausgeholfen. Bis zu deinem Hausverbot? Ja, nachdem ich auf Missstände aufmerksam gemacht habe, habe ich durch den Betreiber dieser Erstaufnahme ein Hausverbot erhalten. Hast du auf Missstände in dieser Kleiderkammer aufmerksam gemacht? Nein, die läuft eigentlich ganz wunderbar. Eben, da nein, wird ich habe auf ich habe auf Missstände innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung aufmerksam gemacht. Wo hast du denn aufmerksam gemacht und wie? Ich habe zuerst mit der Leiterin gesprochen. Nachdem das aber nichts gebracht hat, habe ich mit ihrem Vorgesetzten gesprochen. Mhm. Auch er hat nicht reagiert. Und daraufhin habe ich die zuständige Bezirksregierung, den Oberbürgermeister, das Jugendamt, das Gesundheitsamt und diverse Stellen angeschrieben, die auch alle sofort tätig geworden sind. Also die haben das schon sehr ernst genommen und haben nach ihren Möglichkeiten die Mängel auch behoben. Was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Ja, auf jeden Fall. Also es ging auch wirklich innerhalb von 6 bis 12 Stunden sind die alle gekommen und haben sich gekümmert. Aber ich glaube halt nicht, dass das ein Einzelfall ist. Um welche Mängel ging es denn da konkret? Ja, es war zum Beispiel so, dass die Damenduschen wochenlang nicht warm geworden sind. Dann waren teilweise nur 3 Toiletten für 230 Menschen da. Mhm. Eigentlich müsste der Betreiber die Flüchtlinge mit Hygieneartikel versorgen. Das fällt unter Sachleistung. Das wurde 2,5 Wochen versäumt. Das heißt, es waren keine Binden, keine Windeln, kein Shampoo, kein Duschzeug, nichts da. Mhm. Wer ist der Betreiber? Das ist einer der großen Wohlfahrtsverbände. Ah ja. Mhm. Ja, dann war es zum Beispiel auch so, dass Mitte Oktober sind alle Bewohner zur Registrierung gefahren worden, einmal quer durch Nordrhein-Westfalen. In der Zwischenzeit wurden alle Betten abgebaut, also das ganze Bettzeug eingesammelt und so weiter. Und als die dann abends zurückkamen, wurden nur noch Papierdecken ausgeteilt, obwohl das Lager voll ist mit richtigen Bettzeug. Mhm. Und dann mussten die Menschen 3 Wochen in Papierdecken schlafen. Wie erklärst du dir sowas? Das ist ja eigentlich extrem widersinnig, gerade jetzt das mit den Decken. Ich glaube... Ist das eine Dusseligkeit in der Organisation oder steckt irgendetwas anderes dahinter? Ich glaube zum einen, das ist Desinteresse am Menschen. Also dass die Flüchtlinge sind wirklich nur Zahlen, die funktionieren müssen. Und zum anderen hat das natürlich auch einen finanziellen Aspekt. Ne? Es wurde einmal Bettwäsche für diese Flüchtlinge bezahlt. Mhm. Diese Bettwäsche wurde dann entfernt. Und ja, dann gab es halt nicht nochmal Bettwäsche. Ich sträube mich so ein bisschen, wenn du sagst, dass den Zuständigen die Menschen völlig egal sind. Was ich so mitbekomme, habe ich den Eindruck, dass sehr viel und engagiert gehandelt wird. Und dass natürlich bei dieser Fülle auch das eine oder andere mal schief läuft, ist ja auch verständlich. Und vor allen Dingen, du hast ja gerade gesagt, dass die entsprechenden Stellen dann auch schnell reagiert haben und haben dann das wieder gut gemacht. Ja, genau. Die Ämter haben das wieder gut gemacht. Aber der Betreiber bewegt sich null. Aber erst nachdem du getrommelt hast, ne? Ja, genau. So. Nachdem ich getrommelt habe. Und wie gesagt, Ämter, Jugendamt, Gesundheitsamt, wirklich Top-Arbeit, die kamen sofort. Aber der Betreiber bewegt sich null. Es war am Donnerstag zum Beispiel die Situation, dass den Bewohnern dieser Turnhalle gesagt wurde, ihr werdet in Einzelzimmer verlegt. Mhm. Die haben uns auch hinter dem Mitarbeiter gezeigt, der ihnen das versprochen hat. Und dann sind die einfach nur von der einen Turnhalle in die andere Turnhalle gebracht worden. Mhm. Wir sind hinterhergefahren, um das Gepäck dorthin zu bringen. Wir durften diese Turnhalle auch nicht betreten. Die Flüchtlinge kamen alle weinend wieder raus und haben gesagt, es ist noch schlimmer als die erste Halle. Und dann haben wir mit den 5 Stunden in der Kälte auf dem Bürgersteig gesessen, um irgendeine Lösung zu erzielen. Mhm. Und die Lösung des Betreibers sah dann so aus, dass er gedroht hat, dass sie entweder nach... in eine große Einrichtung mit 1000 Menschen gebracht werden, wenn sie nicht in diese Turnhalle ziehen oder dass sie alle vom Asylbewerberverfahren abgemeldet werden. Du bist von diesem Betreiber dann auch entlassen worden? Ja, ich war ja da nur ehrenamtlich. Und aber ja, durftest auch nicht ehrenamtlich dann mehr in dieser Kleiderkammer, der von dem Betreiber organisiert wurde, arbeiten? Nein, die Kleiderkammer wird von dem Kirchenkreis des Stadtteils betrieben. Und warum darfst du denn da auch nicht mehr arbeiten? Weil das in der Unterkunft selber ist. Und da hat der Betreiber Hausrecht und der übt das halt nach der Beschwerde aus. Das ist ja, ich bin aber nicht die Einzige. Also ich kenne einige Fälle, wo ehrenamtlich Ich finde ja, Elisa, wenn du bist eine engagierte Frau und wenn du solche Missstände aufdeckst, den besten Druck, den man machen kann, ist, indem man sich an die Zuständigen oder an die lokalen Presse Organe wendet. Das wirkt immer. Ich weiß. Du weißt, ja. Dann wird darüber berichtet, dann wird darüber diskutiert, dann liegt es in der Öffentlichkeit und alles, was in der Öffentlichkeit liegt, wird strenger begutachtet. Ja. Hast du das gemacht? Hast du mit den... Ich bin dabei, deshalb rufe ich ja auch bei dir an. Mhm. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall soweit, auch nach Öffentlichkeit zu suchen. Ich habe die ganze Zeit versucht, das auf anderer Ebene zu lösen, das Problem. Also, es wäre ganz gut, wenn du das den entsprechenden Zeitungen oder Rundfunkanstaltungen, wer das auch immer ist, an die Hand gibst, dass die eine ordentliche Recherche machen und dann eben auch darüber berichten. So ist der normale Vorgang. Ja, das wird auch in den nächsten Tagen passieren. Was machst du hauptberuflich? Ganz persönliche, private Frage. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Ich arbeite in dem Bereich. Bist im auch öffentlichen Dienst. Achso, du bist sogar im öffentlichen Dienst. Ja. Ja. Woher kommt dein Engagement für die Flüchtlinge? Ja, ich finde einfach, dass ich ziemlich Glück gehabt habe, im Leben auf der richtigen Seite der Erdkugel geboren zu sein. Mhm. Und ja, wenn man einmal angefangen hat, kann man auch nicht mehr aufhören. Also man, ne, es fängt irgendwie klein an, dass man eine Kleiderausgabe macht und dann kommt immer mehr dazu. Und ja, das sind einfach ganz tolle Menschen. Mhm, also man lernt ganz tolle Menschen kennen, man hört ganz tolle Geschichten, bewegende Geschichten und man kann auch ziemlich viel für sein eigenes Leben daraus ziehen. Nun hat man ja immer wieder schon Geschichten gehört, dass da strenggläubige Moslems drunter sind, die lassen sich von einer Ärztin nicht mal die Hand geben oder von einer weiblichen deutschen Hilfskraft kein Essen reichen. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Nein, überhaupt nicht. Und die Einrichtung, in der ich war, das sind über 90% Menschen aus muslimischen Ländern. Mhm. Und ich kann das in keinster Weise bestätigen. Hast du Sorge nach diesen schrecklichen Terroranschlägen in Paris, dass die Stimmung in Deutschland generell gegen Flüchtlinge auch schärfer wird? Ja, habe ich ganz große Sorge. Es fing ja auch direkt am Freitagabend an, dass also gerade bei Facebook und so hat man das ja gelesen, ne, dass jetzt alle Angst haben, dass das ja auch passiert. Aber ich bin mir sicher, ein Attentäter kommt nicht mit einem Schlauchboot und läuft auch nicht die Balkanroute. Mhm. Ja, das waren ja... Also das muss man differenzieren. Ja, das waren ja in Frankreich auch Leute, das waren Franzosen mit marokkanischen, syrischen Wurzeln, aber Leute, die sogar teilweise in Frankreich geboren worden sind oder zumindest lange gelebt haben. Genau. Elisa. Aber das denke ich auch, dass das ein großes Problem wird. Und ich hoffe, dass die Menschen noch merken, dass das nicht der arme Flüchtling ist, der ihnen irgendwas möchte. Ja, dann danke ich für deinen Anruf, für dein Engagement. Bleib weiter so engagiert und trommel, wenn du irgendwie merkst, dass Ungerechtigkeiten passieren. Mache ich. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Wir haben 1.31 Uhr und hier ist unser Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Schock. Und ich frage euch, standet ihr in eurem Leben schon einmal unter Schock? Also zum Beispiel beim Unfall, bei einer Todesnachricht, bei einem Verbrechen, vielleicht auch bei etwas Positivem. Man kann ja auch geschockt sein, wenn man eine Millionensumme vielleicht erbt oder gewinnt. Also Schock und Schockmomente, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Und wenn ihr euch schon mal anmelden möchtet, dann macht das gerne unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung an. Schock heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute haben wir eine Freithemennacht, wie immer am Montag. Und ich freue mich auf den Klaus. Der Klaus ist 49. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo, Domian. Hallo, Klaus. Um was geht's bei dir? Wir hatten schon mal gesprochen, vor einem halben Jahr etwa. Wo ich die schwere Krankheit hatte, wo ich da so lange im Krankenhaus gelegen habe, wo ich im Prinzip ein Organversagen hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ja, du musst noch ein paar Stichworte sagen. Ich hatte ein halbes Jahr in Münster gelegen, hatte sehr viel Gewicht verloren. Deswegen warst du... Ich hatte 7 OPs, ich hatte multiples Organversagen. Durch was war das ausgelöst worden? Durch Nierenversagen... durch Nierenversagen und also was hat sich das ausgelöst. Hat so einen Rundumschlag gemacht und das ging alle. Dadurch. Und da ging es dir verdammt schlecht. Ja. Mhm. Ich bin irgendwie tot gekrungen. Dreimal, da war ich klinisch tot, die haben mich wiederbelebt. Ne? Und daraus ist dann auch das, was jetzt ist, natürlich auch geschehen. Was ist denn jetzt? Ich hatte auch einen Blasenstein, einen riesengroßen, der liegt da jetzt in der Klinik im Schaufenster als Auslagenstück. Den hat man rausgenommen, den Blasenstein? Ja, ganz genau. Da musste aber fast 2/3 der Blase mit rausgenommen werden. Wie groß ist der Blasenstein? 16 Zentimeter war der lang. Boah, das ist ja wahnsinnig. 16 Zentimeter lang? Ja, und etwa 4 Zentimeter im Durchmesser. Also der hat mir fast die ganze Blase eingenommen. Das ist ja unglaublich. Weißt du, wieso etwas entsteht? Nee, ja, man sagt mir, also mein Kreatinwert, das ist so ein Blutwert, also ja. Wert in dem Dingens, der wäre bei mir extrem hoch und dieser würde dieses Blut, das bilden, diese Steine. Ah, hattest du, wenn da so ein Riesenstein in dir drin war, hast du das bemerkt? Hast du das fühlt ja, man das? Ich hatte keinerlei Schmerzen deswegen. Ich hatte zwar, ich musste zwar immer viel pinkeln, mhm. ne? Und oft, und da kam dann auch nicht viel, mhm. ne? und bin aber dann nie zum Arzt gewesen. Ja. So, jetzt hat man den Blasestein rausgenommen und das ist entdeckt worden durch diese Blase mit. Das war so verwachsen, das ging nicht mehr. Mhm. Und ich hatte dann nur noch ein Blasenvolumen von 60 Milliliter. Mhm. Und das staute sich dann immer Rückstau in die Niere rein. Was sehr gefährlich ist. Ja, deswegen, da haben sie mir gesagt, also das geht auf Dauer nicht, wir müssen raus, die Blase und einen künstlichen Ausgang. Ah, also das ist jetzt die Neuentwicklung, dass du zusätzlich nach den ganzen... Also die ICD, habe ich jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr ist das. Mhm. Wie kommst du damit zurecht? Also technisch gesehen, sage ich mal, gut. Mhm. Also die Systeme, die sind ausgereift. Man hat also im Prinzip einen Beutel auf dem Bauch hängen. Also der Ausgang ist am Bauch. Am Bauch ist der Ausgang. Da ist also der Harnleiter wird innen drin am Bauch angenäht, mhm, und kommt dann da raus. Ne? Sieht aus wie ein zweiter Bauchnabel. Mhm. Ne? Und da kann der Urin immer reintröpfeln. Ja, der läuft da immer raus. Das ist also, man kann das nicht kontrollieren, das läuft immer. Mhm. Ne? Ich habe dazu, damit das nicht zuwächst, Mittezeit, ist dann noch ein Schlauch drin, mhm, der alle 3 Monate gewechselt werden muss. Mhm. Das heißt also, alle 3 Monate für mein Leben lang muss ich ins Krankenhaus rein. Das ist ein ambulanter Eingriff. Das dauert meistens so mit Aufnahme und Dingens und alles so etwa 2 Stunden. Mhm. Und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Tut das weh, wenn du den, da ist ja so ein Beutel befestigt das ist wie so, man muss das vorstellen, das ist wie so eine große Klebeplatte, mhm, ne? Da ist ein Loch drin, mhm, und der Beutel, daran ist der Beutel befestigt. Ist das wie so ein Klettverschluss? Ja, es gibt zweierlei Systeme. Einmal ein System, das wird einmal aufgeklebt, das ist also hautfreundlich, das hält also bombensicher, das ist, mhm, also wirklich fest. Da kommt nichts durch, suppt nichts durch. Nein, es kommt nichts durch. Mhm. Du hast etwa 3,5 cm Kleberand. Mhm. Natürlich, wenn da die Klebestelle nicht sauber vorher gemacht ist, ne, dann klebt das nicht richtig. Aber wird, mhm, durch die Hautwärme wird das aktiviert, der Kleber, und dann klebt man so bombenmäßig. Man kann also mit Duschen auch, und der geht also nicht ab. Wie ist das für dich, wenn du mit diesem Beutel, der in den ja immer Urin tröpfelt, wie ist das, wenn du den unter der Hose immer ja bei dir tragen musst? Ja, also wenn ich habe dann noch eine Verlängerung am Bein, im Schlauch, unten zum Bein runter. Da habe ich 1/2 Liter, da geht also oben etwa 1/2 Liter rein und unten etwa 1/2 Liter. Ach, du hast 2 Beutel? Ja, damit man die nicht oben am Bauch diesen Beutel hat. Ach so. Damit man sieht, da habe ich dann noch eine Verlängerung, das ist so ein System, da wird das im Prinzip, kann man den anstecken, mhm, unten, und dann läuft der nach außen runter ans Bein und hat unten am Bein im Prinzip. Ja, aber dann läufst du ja, wenn du rausgehst, immer mit dem Beutel am Bein draußen rum, der unter der Hose ist. Ständig, ja, immer. Ja. Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl? Ersten paar Male war es ein unangenehmes Gefühl, weil man immer darauf achten musste, sieht es einer, merkt es einer, aber es war ein unangenehm erstmal. Mhm. Ne? Aber mittlerweile ist es mir egal. Ich bin, mhm, auch schon in kurzer Hose mit dem Beutel am Bein draußen gewesen, ne, dass das jeder gesehen hat. Das war mir im Prinzip, ist mir mittlerweile einfach sich egal. Wir haben ja auch viele, die so etwas machen lassen müssen an sich, auch Probleme mit ihren Partnerschaften. Wie ist das bei dir? Bist du in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung. Ja. Bis vor 2 Monaten, die sich von mir getrennt hat. Ob es jetzt, wie sagt, es wäre angeblich nicht deswegen gewesen. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so gewesen ist. Wenn man so einen Urinbeutel trägt und der Urin dort abgeleitet wird, kann man trotzdem eine normale Sexualität praktizieren? Ist man potent? Nein, also potent geht nicht mehr. Also wenn die Blase raus ist, bei mir die Prostata damit rausgekommen. Das funktioniert nicht mehr. Ah, das heißt, es gibt auch keine Erektion mehr. Nein, das Gefühl ist da, aber es funktioniert nicht mehr. Ich krieg mir, also laut gesagt, er wird nicht mehr scheiße. Es geht nicht mehr. Das heißt, du hast eventuell die Vermutung, dass deine Partnerin dich deshalb verlassen hat? Ja, wie lange? Ich gehe mal schwer von aus, weil nach der OP. Wie lange warst du denn mit ihr schon zusammen gewesen vorher? 1,5 Jahre. Ja, nicht so lange. Nee. Mit welcher Begründung hat sie dich denn verlassen? Ich würde sie einengen. Es ist Kinkerlitzkes gewesen. Also es ist, Ich denke mal einfach, dass es fadenscheinige Ausreden waren. Hast du den Eindruck, wenn sie dich gesehen hat, den Beutel, und das sieht ja auch alles nicht so ganz schön aus, dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen davor geekelt hat? Nee, sie hat mich ja krank kennengelernt. Sie hat mich ja krank kennengelernt. Gut, aber da hattest du den Beutel noch nicht. Nein, das ist natürlich wahr. Aber sie hat mich also schwer krank kennengelernt. Ich musste damals an Krücken gehen. Ne? Und das ist halt eben noch eine Sache hinterher gewesen. Aber nach dieser OP ist also im Bett vielleicht zweimal sind wir gewesen. Wir haben es nochmal versucht. Erst haben wir gesagt, ja komm, wir müssen das mal abwarten, weil ich hatte eine riesen Narbe am Bauch. Da war es wirklich, die ist also fast, ja, bis über den Bauchnabel vom Schambein unten an, bis über den Bauchnabel hoch ist eine riesen Narbe. Ne? Das musste, bis das alles verheilt war, acht Wochen vergangen. Hat man natürlich sowieso keine Lust. Nee, da hat man also keine Lust und dann haben wir es versucht. Aber es ist, im Prinzip ist es danach nichts mehr gelaufen. Hast du das jetzt verwunden schon, dass sie dich verlassen hat? Ja, ich bin ein Stehaufmännchen, sage ich immer. Ich denke mal, ich habe sie durch Zufall kennengelernt. Ja. Und ja, es hat halt eben nicht funktioniert. Mhm. Ne? Aber ich merke schon, du bist nicht so, Gott sei Dank, nicht so grundverzweifelt darüber. Nein. Also ich denke immer, okay, vielleicht kommt wieder mal eine, das weiß ich nicht. Ne? Ich muss halt damit leben. Es muss dann für mein Leben lang mit leben. Ne? Fühlst du dich denn sonst jetzt, abgesehen jetzt von dem künstlichen Ausgang, fühlst du dich so einigermaßen fit im Moment? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also ich leide im Moment, also ich weiß nicht, ob das von den ganzen Medikamenten kommt, wirklich unter Schlafmangel. Also ich habe wirklich teilweise schlafe ich 4 Stunden die Nacht. Ne? Also im Moment, also ich habe auch an Gewicht wieder zugelegt, wie verrückt. Ob das durch die Hormonstörung kommt, da sind wir noch am Suchen. Ne? Das weiß ich noch nicht genau. Ja, aber die organischen Dinge sind erstmal so einigermaßen durch. Die organischen Dinge sind soweit wieder. Gott sei Dank. Ja. Man kann sagen, ja, in Ordnung. Mensch, Klaus, dann wünsche ich dir von Herzen, dass sich das andere auch mehr stabilisiert. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die mit einem künstlichen Ausgang leben und auch sehr gut leben und auch ganz alt werden mit einem künstlichen Ausgang und alles Mögliche machen können. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht, genau. Man sieht sowas nicht. Da ist die Technik schon sehr weit fortgeschritten. Und also wirklich. Extrem. Mir hat auch schon mal einen Anruf und erzählt, dass die da ganz entspannt mit schwimmen geht, unterm Badeanzug. Ja, man muss das halt eben dadurch entweder, ich habe auch schon gedacht, wenn ich bin jetzt noch nicht schwimmen gewesen in der Öffentlichkeit, weil ich mir einfach gedacht, ich werde mir da einfach einen Männerbadeanzug anziehen oder so. Genau, was, ne, dann geht man das, ja. Nicht unbedingt sieht. Ja, ne? Genau, ja. Und den Beutel, man kann, wie gesagt, der ist oben einen halben Liter fast der. Mhm. Und wenn man das rechnet, bekommt damit, halber Liter, kommst du so locker 2 Stunden ungefähr. Ja, machst ihn vorher leer und dann geht's schon. Ganz genau, da kann man da gemütlich schwimmen gehen, das funktioniert. Also man sieht es ein ganz kleines bisschen auch unter dem T-Shirt vielleicht. Ja. Ne? Aber wenn mich einer fragen sollte, ich bin halt krank, ich kann es nicht ändern. Ja. Ne? Ohne dem würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben, sage ich mal ganz ehrlich. Ne? Deshalb bin ich froh, wenn du sagst, dass das andere ziemlich in Ordnung ist. Ja. Lieber Klaus, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, damit sich das alles weiter stabilisiert und vielleicht irgendwann auch noch mal eine nette Frau in dein Leben schneit und dich so nimmt, wie du jetzt bist. Alles klar. Alles Gute, Klaus. Dummel, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 41. Guten Morgen, Thorsten. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thorsten. Ich freue mich, dass du durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Thorsten? Ja, ich hatte letzte Woche schon angerufen zum Thema Blut. Ja. Und bin halt eben nicht durchgekommen, deswegen bin ich jetzt dran. Mhm. Als erstes auch weg, so, also ich höre dich schon seit dem ersten Freitag nach dem 1. April 95. Also sag bloß. Seit fast Anfang an. wie gesagt, also mein Thema ist halt eben, ich hatte einen Dreier mit meiner damaligen Freundin und ihrer Freundin. Ja. Und dabei ist mir dann mein Eichelbändchen gerissen. Das klingt nicht gut. Das klingt nach viel Blut und Schmerzen. Also Schmerzen ging eigentlich noch. Also es war eigentlich hinterher eigentlich, also ich habe es währenddessen überhaupt gar nicht gemerkt eigentlich. Es war nachher eigentlich eher schlimm. Wie ist es denn genau passiert? Direkt beim Geschlechtsverkehr? Genau. Oder also, bei was anderem? Nee, also direkt beim Geschlechtsverkehr. Mit deiner Freundin oder mit der anderen? Mit der anderen. Und wie hast du es gemerkt? Also es war eigentlich schon längere Zeit geplant eigentlich so. Und wir hatten es uns dann gemütlich gemacht, ein bisschen mit Kerzenschein abgedunkelt und so weiter halt eben. Ich war erst mit meiner Freundin und ich, wir sind angefangen so halt. Und ja, nachher bin ich dann halt zu ihrer Freundin halt eben gewechselt. Mhm. Und ja, als wir dann halt eben zugange waren, ist auf einmal halt, wurde es alles ja warm und feucht, so halt zwischen den Beinen und am Bauch und so weiter. Achso, du hast keinen stechenden Schmerz empfunden zunächst? Nee, also da habe ich, wie gesagt, da habe ich gar nichts von gemerkt. Aber du warst dann richtig heftig bei der Sache, dass es gerissen ist. Ja, also es war, also ganz genau weiß ich es halt eben auch nicht. Also sie war halt eben auch eng gebaut. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie halt eben noch nicht feucht genug war oder so. Mhm. Oder ob ich halt eben zu gierig oder zu eilig rangegangen bin, so halt eben. Ja, ne, und dann, und ja, währenddessen, Adrenalin und Endorphine, sag ich mal so. So, dann merkst du was Weiches und was Warmes und genau. Feuchtes und dann? Genau, das ist feucht geworden, genau. Ja, und dann, ja, haben wir das halt eben beide gemerkt halt eben und dann haben wir dann das Licht angeschaltet. Mhm. Ja, und dann war halt eben alles überall voller Blut halt. Ne? War denn gleich klar, dass du die Ursache bist? Hätte ja sein können, dass bei mir irgendwas schief gelaufen. Also ich habe auch erst gedacht, also währenddessen hatte ich erst auch noch gedacht, dass sie halt irgendwie schon einen feuchten Orgasmus hätte oder sowas halt. Und dann, als wir das Licht angeschaltet haben, das Blut gesehen haben, habe ich erst gefragt oder gedacht halt eben, dass sie die Tage hätte. War aber nicht so. Ja, und dann habe ich mich untersucht und dann habe ich dann halt eben gesehen, dass ja, es war so halt ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter. Das ist halt, ne? Floss da ständig Blut raus noch? Ja, ne, also ja. Es sieht halt, also ich bin Rettungsassistent, es sieht eigentlich mehr aus, als es ist. So halt, also gut, ne? Also, da warst du ja in eigenen guten fachkundigen Händen. Genau, also meine Freundin und ihre Freundin haben eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Achso, na gut. Besser geht's ja gar nicht. Das heißt, du bist nicht in eine Klinik gefahren? Nee, genau. Also das habe ich mir dann auch gedacht, weil ich denke, dass da, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, dass da sowieso gar nicht viel großartig gemacht werden kann. Ich glaube, also Nähen und Klammern hatte ich auch sowieso keinen Bock drauf. Also lebst du jetzt ohne Bändchen? Ja, nee, das ist halt eben wieder alles verheilen. Ne? Ach, von alleine, es ist wieder zusammengewachsen. Ja. Aber genau. Natürlich war der Spaß und die Erotik und die Geilheit war weg. War alles sofort vorbei. Also ihr war das halt auch super unangenehm. Ja gut, sie konnte ja nichts dafür. Ja, nee, aber es ist halt eben, ja, ne, trotzdem unangenehm war es halt eben. Nur ist Blut geflossen und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch nicht geschützt habt, so wie du es gerade erzählt hast. Ganz genau, ganz genau. Aber das ist ja nur ein heikler Vorfall. Habt ihr euch alle testen lassen? Also ja, wir sind eigentlich im Prinzip, wurden wir sowieso regelmäßig getestet, so, ne? Mhm. Und das war, ich sag mal, ein einkalkuliertes Risiko. Ihr wurdet regelmäßig getestet durch euren Job oder warum? Genau, von der Arbeit. Ach so, ne? Ah ja. Mhm. Oder ich habe auch, Blutspende mache ich auch so halt eben, da wird man ja auch ständig getestet dann halt eben, ne? Das heißt, da war keine große Sorge, dass was passiert hätte, hätte können. Richtig, genau. Ansonsten halt eben haben die beiden Frauen halt auch die Pille genommen. Mhm. Da war halt auch schon alles sicher, sag ich mal so halt, ne? Wie gesagt, einkalkuliertes Risiko. Wie lange ist der Vorfall her? Das ist jetzt so 10, 15 Jahre her. So. Also so lange schon. Genau. Ja, genau. Gab es nochmal einen Dreier danach? Also mit den beiden nicht. Aber überhaupt, das erste Mal dann Sex haben nach sowas, ist doch sicher ein bisschen unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Also es war, es hat auch also bestimmt 4 Wochen oder so gedauert, bis es halt auch richtig verheilt war dann wieder so halt. Ne? Ich habe es zwischendurch halt eben ja sauber gehalten und beobachtet so halt. Mhm. Und ja, ne, dann beim ersten Mal schon ja vorsichtig rangegangen, sag ich mal so halt. Ne? Verstehe. Also das ist nochmal eine Blutgeschichte, die relativ gut ausgegangen ist. Genau. Das ist so ganz schlimm. Schmunzeln. Aber im Nachhinein lustiger als es direkt aussah. Ne? Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, Thorsten. Ja, gerne. Ich wollte wohl gerne noch ein Autogramm haben. Gerne. Dann leg mal auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss, ciao. Ja, ciao. Und hier ist Julian. Julian ist 14. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Domian. Hey, musst du nicht pennen um die Zeit? Eigentlich schon, aber ich mache die Nacht durch, weil ich sonst wieder verschlafen würde. Wie, du machst die Nacht durch, weil du verschlafen würdest? Ja. Was ist denn, ist irgendwas Besonderes morgen früh? Nee, wegen Schule. Aber es gibt doch, damit man nicht verschläft, gibt es doch Wecker oder Mütter? Ja, aber das Problem ist, ich höre meinen Wecker nicht. Und wohnst du bei deiner Mutter? Nein, bei meinem Vater. Aber der Vater könnte dich doch rabiat wecken morgen früh. Ja, aber der muss morgens arbeiten, schon um 5 Uhr raus. Achso, das wäre dann doch zu früh für dich. Ja. Aber dann machst du lieber die ganze Nacht durch, das ist ja noch schlimmer. Ja, ich mach das schon öfter, ich schaff das eigentlich schon. Echt, bist du nicht den Tag drauf dann völlig gaga und fertig? Nö, eigentlich nicht. Steckst du gut weg? Ja. Weswegen rufst du an, Julian? Ja, vor 8 Jahren ist meine Mutter an Aneurysma verstorben. Mhm. Und dadurch, dass mein Vater morgens arbeiten muss und meine Oma direkt nebenan gewohnt hatte, habe ich dann bei der gewohnt, bis ich 12 war. Mhm. Und die ist leider dann vor 2 Jahren an Krebs verstorben. Ach du je, das tut mir aber leid. Das ist ja dann eine wichtige Bezugsperson für dich gewesen. Ja. Und ein halbes Jahr drauf ist dann mein Opa verstorben. Mhm. Und ich habe meine Mutter dann tot aufgefunden, weil mein Vater hat morgens noch geschlafen und mein Bruder hatten uns dann auf Spaß geklopft. Und der hat mir dann ein bisschen mehr wehgetan, als er sollte. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Vater ins Schlafzimmer und hab den dann gefragt, warum meine Mutter die Augen auf hat. Dann hat er mir gesagt, dass die manchmal so schläft. Mhm. Und dann habe ich aber die versucht zu wecken, aber die hat auf nichts reagiert. Und dann habe ich schon irgendwo gemerkt, dass die nicht mehr im Leben ist. Da warst du gerade mal 6 Jahre alt. Ja. Und dein Bruder, wie alt war der? Dreizehn. Mhm. Und dann hat mein Vater plötzlich angefangen zu weinen und hat dann zu mir gesagt, ich soll zur Nachbarin rübergehen. Mhm. Die soll einen Krankenwagen rufen. Und das hat die dann auch gemacht und ich sollte dann bei ihr bleiben und hat dann da auf dem Wohnzimmer Fernseher geguckt. Mhm. Und dann kam auch die Kriminalpolizei. Und hat dann auch meinem Vater die ganze Zeit Fragen gestellt und gesagt, mein Vater soll zugeben, dass der die getötet hat und all sowas. Das haben die so gesagt? Ja. Und dann hat er, aber hinterher kam dann die Analyse vom Notarzt. Der hat dann gesagt, dass die an Aneurysma am Herz gestorben ist. Mhm, mh. Und dann hat die Polizei dann aufgehört mit den Fragen und dann kam auch ein Leichenwagen und hat die dann abgeholt. Hast du das gesehen, wie der Leichenwagen sie dann abtransportiert hat? Und nein. Nein, da warst du bei der Nachbarin. Ja. War deine Mutter vorher, weißt du das, war die herzkrank gewesen? Nein, die war einen Tag vorher noch beim Arzt, um sich durchchecken zu lassen. Mhm. Und der Arzt hat aber nichts Auffälliges gefunden und hätte auch gesagt, dass die kerngesund wäre. Das ist ja das Furchtbarste, was einem als Jugendlicher oder als Kind passieren kann, dass die Mutter stirbt und dann findet man die Mutter auch noch selbst. Wie war denn das damals für dich? Wie sind deine Erinnerungen? Auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Ist auf jeden Fall schwierig gewesen, das erstmal zu verarbeiten. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter gewesen vorher? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und dann ist plötzlich die Mama weg. Ja. Hast du das überhaupt verstanden, dass sie wirklich nie wiederkommt? Nicht wirklich, am Anfang überhaupt nicht. Mhm. Bis dann ich dann hat sich auch das Jugendamt eingeschaltet. Dann habe ich eine Betreuerin von der Diakonie bekommen. Mhm. Die hat dann mit mir darüber gesprochen und ganz viel sogar. Bis ich dann mit 8, 9 Jahren verstanden habe, dass sie nicht mehr kommt. Mhm. Und seitdem haben wir auch immer noch Kontakt mit dem Jugendamt und ich habe jetzt immer noch einen Betreuer, seit kurzem wieder. Mhm. Und mit dem verstehe ich mich auch sehr gut. Also du wohnst bei deinem Vater, ja. Aber es gibt einen Betreuer. Was heißt Betreuer? Was macht der und wie oft siehst du den? Der kommt einmal in der Woche und redet dann mit mir, keine Ahnung, über Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Mhm. Und über schulische Dinge, ob ich Hilfe bräuchte bei irgendwelchen Fächern und so. Was liegt dir denn im Moment am meisten auf dem Herzen? Dass ich die Angst habe, dass ich und mein Vater was nicht verarbeitet haben. Also nicht sehr gut auf jeden Fall. Hast du was deutet darauf hin, dass dein Vater das nicht verarbeitet hat? Was glaubst du? Der ist kein fröhlicher Mensch mehr. Der lacht nicht mehr viel und kann auch nicht mehr hat kein grinsendes Gesicht mehr wie früher. Nun sind viele, viele Jahre ja vergangen seitdem. Ja. Du hast den Eindruck, dass dein Vater nach wie vor unter dem Schock steht, dass die Frau gestorben ist, seine Frau gestorben ist. Genau. Und wie ist es mit deinem älteren Bruder? Das weiß ich nicht, weil wir haben jetzt nicht viel darüber geredet. Er ist jetzt auch mittlerweile 21 und ist auch ausgezogen, macht seine Lehre als Koch. Mhm. Und dadurch, dass mein Vater nicht kochen kann, hat mein Bruder mir das dann ein bisschen beigebracht und ich koche dann auch täglich. Achso, du bist ja Hausfrau, sehr gut. Ja. Kannst du schon ganz gut kochen? Ja. Super, was kochst du am besten? Bis jetzt Möhreneintopf. Möhreneintopf? Ja. Ah, das ist sehr speziell. Und schmeckt gut, ja. Es war sehr viel Arbeit und viel Zeitaufwand, aber dafür lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Julia, nun hast du ja traurigerweise nur auch noch deine Großeltern auch noch verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass du vor allen Dingen, weil deine Mutter gestorben ist, zu deiner Oma neu ein besonderes Verhältnis aufgebaut hast in den Jahren. War das so? Ja, das war wie meine zweite Mutter, also Ersatzmutter für mich. Und als dann deine Oma gestorben ist, wie hast du das wiederum verkraftet? Ja, ich und mein Vater hatten morgens gefrühstückt, alles ganz normal gewesen der Tag. Dann bin ich mit einem Kollegen raus. Dann hat mein Vater mich angerufen, ich soll mal nach Hause kommen. Mein Bruder ist da mit meiner Schwägerin, weil meine Schwägerin hat in dem Altersheim gearbeitet, wo meine Mutter auch, meine Oma hinterher drin war. Mhm. Und dann bin ich halt nach Hause und dann hat meine Schwägerin mir das erklärt und erzählt. Ja, dann habe ich natürlich angefangen zu weinen, weil das sehr schwierig für mich war. War sie denn schon lange erkrankt? Ja, schon seit einem Jahr litt sie an Krebs. Also so ein bisschen vorbereitet warst du schon, aber man rechnet dann ja doch nicht damit. Ja, ich habe schon gerechnet, dass es irgendwann passiert, aber so früh. Du hast ja jetzt in deinen jungen Jahren schon sehr schlimme Sachen erlebt. Du hast deine Mutter verloren, deine Oma verloren, deinen Opa verloren. Ja. Hast du nicht eine wahnsinnige Angst, dass dein Vater vielleicht auch stirbt? Doch, das auf jeden Fall, weil ich wüsste auch nicht, was ich da machen soll. Hast du auch Angst? Das wäre sehr schlimm für mich. Du wärst dann ganz alleine. Ja. Weißt du, ob dein Vater, denn nachdem das damals passiert ist, war der mal bei einem Arzt, bei einem Psychiater oder bei einem Psychologen? Nein, der möchte auch nicht zu einem. Der hat jetzt gesagt, dass das jetzt zu spät wäre. Obwohl ich ihm gesagt habe, das ist eigentlich nie zu spät dafür. Das finde ich sehr, sehr klug, was du sagst. Das sage ich auch, würde ich dir genau recht geben. Das ist nie zu spät. Das kann man viele, viele Jahre später auch noch machen. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, dass man so darunter leidet und dass einen das so im Leben blockiert. Ja. Wie ist das denn so, wenn du mit deinem Vater alleine bist, auch an Sonntagen, an Feiertagen oder Weihnachten? Wie ist er da drauf? Ist er immer ernst? Nein, dann legt sich auch die Stimmung ein bisschen und dann also kommen auch zwei Brüder von mir. Also ich habe einen. Ach, es gibt noch einen Bruder. Ja, ich habe einen leiblichen Bruder und zwei Halbbrüder. Die sind aber alle viel älter als du. Ja, diese einer ist 27 und der andere 28. Ah, Dann ist die Stimmung locker, wenn alle zusammenkommen. Ja. Hast du denn für dich das Gefühl, Julian, dass du vielleicht auch noch Hilfe brauchst, dass du das noch nicht so in dem Sinne im Griff und verarbeitet hast, wie es vielleicht wichtig wäre? Das weiß ich nicht, weil seit dem Tod meiner Mutter zeige ich auch schon seit der Grundschule ein großes Auffallen, also dass ich viel Aufmerksamkeit suche und dass ich auch viel im Unterricht störe. Das sagt auch meine jetzige Lehrerin. Kommst du denn so in der Schule einigermaßen mit? Halbwegs. Halbwegs. Und hast du Freunde? Ja. Das schon. Mittlerweile jetzt auch seit gestern eine Freundin. Ah, Gratulation. Das ist natürlich. Danke. Das ist natürlich toll. Ich finde, dass du, Julian, ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist 14 Jahre alt. Ich finde, dass du da sehr, sehr mit tollen Gedanken an alles rangehst. Und du hast gerade tolle Sätze gesagt, finde ich. ich möchte gerne, dass dich meine Psychologin noch berät, ob du vielleicht auch noch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Ich tendiere dazu. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Aber die Magdalena, so heißt die Psychologin heute Nacht, die kann dir das besser und noch eingehender erklären. Okay, könnte ich dann noch ein Autogramm kriegen? Ja, dann sagst du der Magdalena deine Anschrift und ich schicke dir sehr gerne eins. Okay, danke. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Tschüss, Julian, ciao. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.